Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde bei Bings Stammtisch. Mit mir dabei ist natürlich wie immer der Max. Moin. Und ja, der Manga-Band pausiert diese Woche. Nee, letzte Woche hat er pausiert, Entschuldigung. Wir sind jetzt bei Kapitel 861. Nee, eigentlich pausiert er diese Woche. Aber okay. Egal. Sprich weiter. Jedenfalls. Nach 861 kam kein neues Kapitel direkt im Anschluss. Genau. So, darauf können wir uns einigen. Und Was wir anstelle jetzt. unseres Reviews hört ihr jetzt quasi das, was wir jetzt machen. Genau, das, was wir jetzt machen. Und zwar wollen wir ein kleines Zwischenfazit ziehen zum bisherigen Whole Cake Island Arc. Und Max, beschreib doch mal den Arc mit nur drei Wörtern bisher. Candy, also Süßigkeiten. Intrigen und Geilheit. Geilheit. Das war nicht vorbereitet. Wie willst du ihn denn beschreiben? Ich habe mir eine richtig crazy Alliteration rausgesucht und zwar Crazy Candy Chaos. Oh ja, das ist Oha, richtig, das ist gut. Ey, das super, ist ne? echt Da habe ich Wochen drauf hingearbeitet, gut. um das erzählen zu können. Da konnte mir ja gar nicht so was Gutes einfallen direkt. Nee, besser geht auch nicht mehr. Ja, gut, danke fürs Zuhören, ne? Crazy Das Cat. war unser Fazit. Nee. Ja, wir hatten ja auch schon das Video zu den Top 10 Arcs und da hattest du ja schon Whole Cake Island erwähnt, dass es auf jeden Fall in der Top 10 drin ist. Ich glaube, ich hatte ihn auf der 9 oder auf der 10. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich hatte ihn auf jeden Fall nicht drin. Aber ich muss sagen, so. Für mich hat es nicht so vielversprechend angefangen, muss ich sagen, weil ich auch Big Mom so als Hauptantagonist jetzt damals, halt am Anfang des Arcs, jetzt nicht so spannend finde. Mittlerweile hat sich das geändert und ich bin echt positiv überrascht, wie sich das entwickelt und was da jetzt noch so alles auf uns zukommt. Vielleicht wirklich jetzt nochmal. Also wir sind jetzt bei 861. Was gerade passiert ist, ist, dass die letzte Szene ist, glaube ich, des Kapitels, wie Sanji und Pudding auf der Wolke in dieser Tasse da zur Zeremonie auf die Tea Party Ja, geflogen also werden. die Zeremonie beginnt. Genau. Um nochmal einen ganz schnellen Abriss zu machen, vielleicht was zum Whole Cake Island Arc gehört. Das ist, glaube ich, die Schiffsreise dahin. Das erste Treffen mit Raiju und dem vierten der Windsmokes. Ich vergesse die Namen immer, tut mir leid. Das Kann kann man ich die auch mir. nie merken. Geht überhaupt nicht. Ja, die Ankunft im Candyland. Das erste Treffen mit Pudding. Der verwunschene Wald. Der Sanji-Ruffy-Konflikt. Die Inhaftierung in der Bibliothek. Der Ausbruch. Und der Plan, der jetzt mit Capone gemeinsam geschmiedet wird. Ja. Also, das ist alles passiert. Ja, der Arc ist bei mir bisher sehr gut weggekommen, muss ich sagen. Er ist aber auch ein Arc, der mich selbst in meinem Kopf sehr polarisiert, muss ich sagen. Es gibt Punkte, die mir gar nicht gefallen, und es gibt Sachen, die ich absolut geil finde. Vielleicht erstmal, um nicht direkt aufs Inhaltliche zu gehen, sondern vom Design her ist es für mich auf jeden Fall in den Top 3. Ja. Also, ich habe jetzt die ersten Bilder auch schon gesehen, wie es im Anime umgesetzt wird. Das ist einfach super geil. Das macht Bock auf mehr. Das ist nicht so, dass ich sage, das ist irgendwie sehr übertrieben bunt, sondern das passt einfach perfekt da rein. Also es sieht halt aus wie ein Märchen. Und mehr ist da, also so viele Anlehnungen, ob es jetzt die Hexen sind, ob es der verwunschene Wald ist, ob es der Ja. Ofen ist. Ja, ein Ofen war es nicht, aber Hat der sehr viel irgendwie mit Kochtopf. Hänsel und Gretel irgendwie so Ja, ganz viel. vom Also Vibe. ich bin jetzt im Märchenbereich nicht so bewandert, aber ich habe schon öfter gelesen, dass ganz viele auch gesagt haben, oh, das ist aus dem Märchen und das ist eine Anlehnung daran. Und auch Namen von Charakteren sind zum Beispiel daran angelehnt. Also vom Design her auf jeden Fall eine absolute Top-Leistung von Oda. Ja. Die Charaktere sind bei mir dann wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Es sind Charaktere dabei, wozu ich alle Kommandanten zähle, wozu ich Big Mom zähle, wozu ich, wen mag ich denn noch sehr gern? Galette mag ich sehr gern. Ja, und dann hört es auch eigentlich fast schon auf. Also der Rest von Big Moms Familie ist für mich nicht so besonders interessant. Ich muss sagen, zum Beispiel Charaktere wie Brûlé oder Perospero sprechen mich überhaupt gar nicht an. Nee, mich auch nicht. Also wirklich null. Ich will nicht wissen, was sie können. Ich will nicht, dass die ein cooles One-on-One bekommen. Ich will einfach, dass sie weg sind. So. Ja, das wird halt irgendwann, wenn sie dir noch, was weiß ich, wie viele Charaktere vorsetzen, die der ja. So und so viele Sohn oder die so und so viele Tochter sind, ja. Da verliert man dann einfach irgendwann den Überblick und das sind dann auch eigentlich nicht mehr als Nummern. Nee, leider nicht. Das also bis auf ein paar Ausnahmen natürlich jetzt, so die Kommandanten mit Katakuri, Cracker, Smoothie. Ja. Gut, Perospero vielleicht noch, weil er der erste Sohn ist, so, das kann man sich noch merken. Aber dann geht's schon wieder los. Ja, nenn mir nochmal den 23. oder sowas. Stimmt, das ist eigentlich echt ein gutes Zitat. Das sind nicht mehr als Nummern. Also man muss wirklich sagen, dass Teile von der Bande, die nicht unmittelbar zur Familie gehören, für mich mehr herausstechen, als es die Familie tut. Also wenn ich jetzt so an Tamago oder Peckoms denke, die sind für mich deutlich einprägsamer als der 38. Sohn der vierten Tochter. Das ist irgendwie echt nicht so geil. Und wie gesagt, mich interessiert das auch nicht, was mit Perospero passiert oder mit Kompott oder wen wir jetzt alles gesehen haben. Oder Brûlé und Diesel finde ich auch absolut bescheuert. Ja. Sorry. Die Spiegelfrucht ist cool und eröffnet den Strohhüten einen taktischen Vorteil, den sie in jedem Fall brauchen, aber Brûlé ist einfach eine Karikatur, eine Hexe. Die halt auch im verwunschenen Wald wohnt. Genau. Ich finde, das war nicht. Also das hätte ich nicht gebraucht. Und jetzt habe ich schon viel über Charaktere abgerantet. Ich habe ein Riesenproblem mit Pudding. Pudding ist für mich null interessant. Also wirklich überhaupt gar nicht. Die Teufelsfrucht kann ich schon ein Stück sagen, das interessiert mich, was sie damit machen kann, aber das ist doch wirklich alles, was der Charakter für mich hergibt. Ja, da stimme ich dir eigentlich zu. So, bis auf die Teufelsfrucht, die sie irgendwie interessant macht, hat es für mich auch komplett an Reiz verloren. So. Ja, am Anfang habe ich noch gedacht, cool, Pudding ist ein cooler Charakter, wird vielleicht eine Möglichkeit bieten, irgendwie durch Intrigen an Big Mom heranzukommen. Aber spätestens, als sie dann sich als böse offensichtlich geoutet hat, also es gab ja vorher schon viele Theorien, dass sie böse ist, war für mich der komplette Reiz verflogen. Also ich finde sie weder vom Design her besonders, also oder wird oft vorgeworfen, dass er Frauen 0815 zeichnet. Und ich denke, den Vorwurf muss er sich in dem Fall jetzt auch wieder gefallen lassen. Also wir haben genug Frauen gesehen, die bei Big Moms Crew irgendwie besonders sind, aber Pudding, sie hat drei Augen. Sie hat offensichtlich eine Fähigkeit, die ihr ermöglicht, Poneglyphen zu lesen, vielleicht. Vielleicht hat sie gelogen, vielleicht kann sie das gar nicht mit dem dritten Auge. Aber es interessiert mich halt echt nicht die Bohne, was Pudding auf sich hat. Und ich muss auch sagen, Sanji ist bei mir so ein Auf und Ab der Gefühle. Also in einem Kapitel scheint er zu verstehen, was auf dem Spiel steht, und er scheint zu verstehen, wie er zu reagieren hat, und dann sehen wir jetzt im letzten Kapitel der perfekte Schauspieler, selbst in seinen Gedankenblasen, dass er wieder Pudding verfallen ist. Dann denke ich mir, Sanji, jetzt im Charakter bleiben schön und gut, aber so langsam ist doch auch mal gut. Ja. Ja, das war mein kurzer Charakter-Rant auf jeden Fall. Was noch eine Wildcard ist, finde ich, sind die Windsmokes in jedem Fall. Die gehören ja quasi auch zum Arc. Das Da kann so ziemlich alles rauskommen, glaube ich. Ich habe jetzt gesehen, war das, glaube ich, sogar in dem Shonen Jump, wurde so der erste Ausblick auf die Windsmokes gegeben, wie die im Anime aussehen, welche Farben die haben, welche Sprecher die haben, bla bla bla. Und die haben halt alle so eine spezielle Farbe und das wirkt ein bisschen so oft wie mich, auf mich Power wirkt es so Rangers. wie Tick, Trick und Track. Ah, okay. Ja, So, der eine ist stimmt. blau, der andere ist grün und der andere ist rot. Ja, ich muss eher an Power Rangers denken. Das wäre auch geil, wenn die docken würden, ne? Der Judge, der Windsmoke Megasort. Ja, die Fotos sind tatsächlich schon ein bisschen länger, glaube ich, online. Ich bin aber jetzt auch erst vor ein, zwei Wochen, glaube ich, drauf gestoßen. Also die grünen Haare von dem einen Typ, der zweite, glaube ich, finde ich auch so ein bisschen drüber, aber ich finde, zu Raiju passt das zum Beispiel. Also sie heißt ja Pink Poison, und sie hat da diese pinken, ja, pink-magenta-farbenen Haare, so irgendwie eine Mischung daraus. Das finde ich schon ganz cool. Und ja, Sanji hat halt blonde Haare, klar, das kennen wir ja. Und der passt da in das Farbschema auch ganz gut rein. Das Problem ist nur, die Windsmokes sind, wie gesagt, noch eine Wildcard, also mit denen kann alles passieren. Mich stört nur die Naivität von ihnen so ein bisschen. Sie verfolgen den Plan, den North Blue wieder zu unterwerfen und denken, mit einem Yonko könnten die das machen. Militärisch gesehen sicherlich richtig und eine gute Entscheidung. Aber ich überlege immer so, warum Judge so oder Judgey so ja einfach naiv ist, weil er kann doch nicht denken, dass Big Mom. Er muss doch die Möglichkeit einmal in Betracht gezogen haben, dass Big Mom einfach seine Klone nimmt und seine Technik nimmt und ihn dann umbringt. Ja, das glaube ich, finde ich auch ein bisschen störend. So super blauäugig passt gar nicht dahin. So, ja, wir heiraten das jetzt und die wird mich nie hintergehen. Ich werde da Nö. nur Vorteile draus ziehen. Big Mom ist eine Ja. nette. Und wir feiern jetzt Ja, noch das wird schön. überhaupt nichts passieren. Ja, das sind so eigentlich im Grunde die Negativpunkte, die ich habe. Ich habe jetzt noch sehr, sehr viel Positives auf dem Zettel stehen. Ja, da muss ich dir bisher auch eigentlich auch in allen Punkten zustimmen. Also auch was Charaktere angeht, stimme ich dir da komplett zu. Und ja, lass mal deine positiven Sachen hören. Ich fange vielleicht erstmal mit dem an, was. Ja, es ist schon, also es ist einer der positivsten Punkte auf jeden Fall. Mir gefällt an dem Arc, wie das Yonko-Sein aufgedröselt wird und dargestellt wird. Im Vorhinein gab es ganz viele, mich eingeschlossen. Ich habe auch gesagt, nach den ersten Informationen über Big Mom habe ich gesagt, Big Mom ist mit Abstand der schwächste Kaiser und also klar, schon im Prinzip immer der Stärkere wird halt nach und nach angegangen, das ist logisch. Aber ich habe auch gesagt, ich war so jemand, der gesagt hat, so, ach, Big Mom selbst kann überhaupt nicht. Sie hat durch ihr Machtgefüge diese Position und ist selbst total schwach. Was ihre Statur ja auch so ein bisschen vermuten lässt, weil sie isst halt den ganzen Tag Süßigkeiten, man hat sie noch nicht trainieren sehen oder so. Kann man sicherlich irgendwie alles begründen, denke ich. Aber jetzt bekommen wir ein Yonko dargestellt mit einer Kraft der Seelenfrucht, die vermutlich eine der potenziell stärksten Kräfte ist, die ein Mensch besitzen kann. Also Lebenskraft rauben ist schon verdammt stark. Diese Lebenskraft dann frei verteilen ist schon stark. Aber sie kann ja offensichtlich mit ihren drei Homies Napoleon, Zeus und Prometheus auch gewisse, ja, ich sag mal, Naturphänomene irgendwie mit Seelen binden. Ja, Also, das ist auf jeden Fall super interessant, dass es nicht nur auf Personen oder so geht, halt, sondern halt ja. auch irgendwie ja, immaterielle Sachen, wie jetzt zum Beispiel halt wie Wetter sozusagen Ja. damit zu füllen. Genau, ich weiß halt nicht, wie sie ihre Sonne gemacht hat, aber es kann natürlich sein, dass sie einfach gesagt hat, So ein Sonnenstrahl oder sowas irgendwie. genau, dass sie Sonnenstrahlen mit den Seelen gebündelt hat, oder vielleicht gab es ein großes Feuer und daraus hat sie, die hat die Seelen dazu genutzt, das Feuer zu bündeln, und hat daraus quasi eine immer brennende Sonne geschaffen, sowas. Also quasi eine unendliche Anzahl an, ja, an Möglichkeiten, die dahinter stecken. Und aber ich es eben angesprochen habe mit dem Yonko-Sein, dieses Machtgefüge ist viel komplexer, als ich mir das vorher jemals vorgestellt habe. Sie hat ja sogar in ihrem Territorium so Unterwasserrochen, die halt über Funksignale Eindringlinge zum Beispiel ja, melden. Und sowas ist schon extrem geil. Und auch alle ihre Kommandeure, also ich habe ja eben auch über die Charaktere abgelästert, aber die Suite Commander von ihr sind alle super geil, wo ich mir vorstelle, jo, so ein Cracker, das ist zwar auf den ersten Blick eine bescheuerte Teufelskraft, dass er Kekse machen kann, aber so Kekssoldaten sind schon irgendwie plausibel, das ist schon ganz geil. Aber da muss ich jetzt auch nochmal so einen Kritikpunkt anwenden. Den hatten wir auch schon, als wir über das Kapitel letzte Woche gesprochen haben, dass halt manche Teufelskräfte nur in diesem Ja. Arc Sinn machen. Wenn Ja. die woanders aufkreuzen würden, es wäre halt super unpassend. Also jetzt hier diese Candy-Frucht von Perospero, die kann er halt nur da richtig gut einsetzen. Auf der Thriller-Bark zum Beispiel bringt ihm das nichts. Da gibt's kein Candy. Ja. So. Sofern er das nicht selbst produzieren kann, ist er aufgeschmissen. Und ja, Ja, auch das stimmt. Keksfrucht passt halt jetzt auch halt in diesen Arc super rein. Alles andere, wenn der jetzt in Dressrosa in dem Kolosseum auftritt, ja, ich kann Kekssoldaten basteln. Ja, okay, dann kannst du das ja, aber. Ja, Punkt. okay. Das gewinnt halt dadurch, dass wir in einem Candyland sind, sozusagen nochmal an Effekt hinzu. Ja, genau. Ich hätte es auch sehr seltsam gefunden, wenn die Situation jetzt aufgetreten wäre. Weiß ich auch nicht. Charakter XY aus der Big Moms Crew wird hingerichtet und Big Mom segelt zur Marine vor und steigt mit ihrer lustigen Candy-Truppe da von ihrem Schiff und greift die Admiräle an. Dann hätte ich mir auch gedacht, okay, also Cracker gehen irgendwann die Kekse aus. Smoothie funktioniert meiner Meinung nach immer. Ja, okay, Ich ja. finde aber auch, dass ihrer Teufelskraft in irgendeiner Form noch Grenzen gesetzt sein müssten. Also wie sie die anwenden kann, wird sicherlich noch interessant. Und vor allem, was sie bei Brooke oder so macht. Echt sehr cool. Ja, ich wollte eigentlich gar nichts mehr Negatives sagen. So, Ja, nee, das fiel Teufelskräfte, mir jetzt nur klar. noch mal kurz ein, wo wir gerade dabei waren, das noch mal dazu erwähnen. Ja. Ja, wie gesagt, der Machtbereich von Big Mom einfach. Auch die Leute, die zu ihrer Tea Party kommen, scheinen ja alle in ihrem jeweiligen Gebiet absolute Ikonen in der neuen Welt zu sein. Ob es der Zeitungsmensch ist, ob es der Der Hen, Zeitungsvogel, meinst die Gans, genau. Morgans. Alle irgendwie also Schwergewichte der neuen Welt und Big Mom, die sich mit denen auf irgendeine Art und Weise verknüpft hat, das ist schon echt, also nicht ohne. Ich kann verstehen, wieso es in den letzten Jahren bei den Yonko anscheinend so die Position gab, dass einer den anderen nicht angreift. Also ich würde mich als Shanks auch dafür vorfürchten, bei Big Mom ins Gebiet einzufallen. Weil, also allein, wie gesagt, die Candy-Insel, da sind halt viele der Anwesenden dann in ihrem Element. Ist vielleicht auch ein Grund, warum Big Mom gesagt hat, sie greift jetzt keine anderen Leute an. Ja, was ich mich gefragt habe, ist, ob jetzt diese ganzen Leute, die sie da einlädt, die Unterweltleute, ob die noch irgendwie Connections mit anderen hohen Tieren haben. Jetzt zum Beispiel entweder einem Samurai oder einer der Yonko, wobei mir da eigentlich nur noch Kaido einfallen würde. Das ist irgendwie interessant, so zu denken, wenn jetzt der Kredit Boss und der Bestattungstyp da noch irgendwie mit Kaido irgendwie noch unter einer Decke stecken, die da vielleicht auch nochmal irgendwie so Potenzial. Weiß nicht. Gebe ich dir auf jeden Fall recht, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also bei Morgans wissen wir es ja, dass er mit den Windsmokes vorher Kontakt hatte. Also es scheint nicht so zu sein, dass die exklusiv unterweltmäßig nur mit Big Mom etwas zu tun haben. Würde ich jetzt daraus mal ableiten aus dem Beispiel. Aber auch was du mit diesem ganzen Machtgefüge gesagt hast, da stimme ich ja auf jeden Fall zu. Ich finde das sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Und auch, dass Big Mom halt so, man denkt, ja, die ist halt recht schwach, so ist der Schwächste, also recht schwach in Anführungszeichen, ist halt der Schwächste der Kaiser. Und dann aber trotzdem noch irgendwie, so, das ist ein interessantes Konstrukt, wie das da alles funktioniert und ja. Ich glaube ja immer noch, Big Mom kann nicht besiegt werden, sondern nur von der Fliege in ihrem Schlafzimmer. Die unbesiegbare Fliege. Ja, so wie bei One Punch Man. Oh ja, Oder stimmt. Mosquito. Oh, stimmt. Habe ich auch gar nicht dran gedacht. Stimmt. Das ist die gleiche Situation quasi. Ja, das wäre so da. Jetzt habe ich noch meinen absoluten Highlight-Punkt. Jetzt geht's los. Soll ich ihn raushauen? Haus raus. Es ist Tamago als Huhn. Oh ja, der ist auch cool. Nein. Der Arc schafft es für mich besser als bisher jeder andere Arc, mich dabei also zu halten. Es gibt sicherlich Schwächen, über die ich jetzt gerade schon philosophiert habe oder über die wir beide gesprochen haben. Aber dieser Arc ist ein unglaubliches, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Roulette. Also, es kann einfach alles passieren. Ja. Du kannst unmöglich jetzt sagen, der Arc endet da und damit. Der Arc endet damit, dass Big Mom fallen wird. Dann sagen dir 10 Leute, nee, nee, nee, beachte doch mal das und Ja, das. genau. Beachte Und, Katakuri und hier und da genau. und blö. Oder der Arc endet damit, dass Ruffy einsehen muss, sich zurückzuziehen. Dann sagen 10 Leute, aber Was ist Raiju, denn mit Jeff. Raiju und Jinbei und na und hier Genau. und da? Der Arc endet damit, dass Ruffy in einem One-on-One gegen Big Mom antritt. Dann sagen Leute, aber wer kümmert sich denn um die zwei verbliebenen Speed Commander und um die 20.000 verschiedenen Fußsoldaten und so weiter und so weiter. Die Zivilisten, die sind dann bestimmt auch irgendwie auf Erde Ja. aus. Ich glaube, die mögen Mama ja eigentlich alle. Genau, wie wird es weitergehen? Kann man, wenn man das Territorium verlässt, später nochmal zurückgehen, weil Ruffy hat gesagt, er will alle Yonko besiegen. Ist das möglich, nochmal zurückzugehen in der Story überhaupt? Wie werden die Windsmokes nach dem Arc aufgestellt sein? Man wird wahrscheinlich keine unglückliche Raiju alleine wieder ihrem Dasein fristen lassen, sondern man wird wohl auch eine Veränderung in der Germa irgendwie herbeiführen. Also, ich habe am Anfang des Arcs, da waren wir, glaube ich, in diesem Wald noch gegen Cracker, habe ich versucht, so eine Prediction zu schreiben, wie der Arc zu Ende geht. Ich habe mich jede Woche, also es müsste so Kapitel 835, 40 so gewesen sein, ich habe mich jede Woche dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, Scheiße, das funktioniert so nicht. Jetzt muss nochmal neu machen und wieder umschreiben. Also, egal wie viele Möglichkeiten und wie viel ich auf Sicherheit gesetzt habe, es war einfach unmöglich, auch wirklich nur das nächste Kapitel irgendwie vorherzusehen. Ja. Das ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen abgeschwächt, weil du quasi in jedem Kapitel gesagt bekommst, was passiert. Aber es ist auch schon unglaublich viel passiert. Ja, ich finde auch, also haben wir schon oft genug drüber gesprochen, das Potenzial, was alles passieren kann, in was für Chaos das da alles enden kann, ist so unglaublich groß. Es kann wirklich alles passieren. Was ich glaube, was passieren wird, ist, dass einer von denen auf der Seite der Strohhüte oder und deren Allies, sage ich jetzt mal, irgendeiner wird sterben. Da bin ich mir eigentlich doch recht sicher, weil sich Oda ein Beispiel an George R. R. Martin nimmt, weil er dann großer Game of Thrones-Fan ist, das lege ich ihm jetzt in den Mund und an Red Wedding denkt. Ja, er lässt nicht alle sterben, sondern einen. Ja. Obwohl es zu Red Wedding ja auch passen würde, wenn Braut und Bräutigam sterben oder so. Ja, aber er lässt Sanji nicht sterben, das glaube ich nicht. Nein, Sanji kann er nicht sterben lassen. Das wird oft geschrieben im Reddit, aber Sanji, er kann sicherlich jemanden von der Bande sterben lassen, aber dann auch wirklich, wenn die ganze Bande anwesend ist. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, wie Sanji stirbt, der Rest der Bande ist nach Wano Kuni macht und dann sagen, hey, wo ist Sanji? Ja, ist tot. So. Punkt. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wenn Sanji jetzt sterben würde, würde das auch Ruffys Reise beenden. Ja. Die heißen Kandidaten für den Tod sind für mich auf jeden Fall, ich bin auch bei dir, ich glaube, jemand wird sterben, sind für mich wahrscheinlich Pedro. Ja, wenn so nicht viele, sogar noch Jinbei. Ja, also Pedro ist für mich der heißeste Kandidat. Ja, wir wissen, dass er nicht mehr so viele Jahre übrig hat. Wir wissen, dass er nicht die Intention hat, die Insel Leben zu verlassen, bevor sein Ziel erfüllt ist. Jinbei hat sich leider, ich hoffe, Oda macht es nicht, das wird mir je nach Umsetzung wird echt schwer werden für mich, glaube ich. Aber so wie er Jinbei, gerade vorletztes Kapitel, dieser Dialog da am Strand mit seiner Crew, er hat schon ein recht großes Fadenkreuz auf der Stirn. Mhm. Leider. Ja, was ich jetzt in letzter Zeit gedacht habe, ist, dass Capone auch ein möglicher Verlust sein könnte. Ja. Das wäre meiner Meinung nach für Ruffy auf jeden Fall natürlich der sauberste Tod, sag ich mal. Er wird das sicherlich schrecklich finden. Man hat aber jetzt bisher noch nicht gesehen, wie er wirklich mit ihm sich angefreundet hat. Law damals. Genau. Das war so, ich will nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, aber bei denen hat schon direkt Klick gemacht und die waren so auf einer Wellenlänge. Auch wenn sie bis heute noch nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber Ruffy verstehst geht davon aus, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Genau. Also verstehst du, was ich meine, oder? Ja, also, dass die beiden halt, die sind halt wie füreinander geschaffen. So. Und Capone steht da außen vor. Und Capone wird mit Sicherheit auch, so wie er Ruffy jetzt einsetzen will, Ruffy einfach nur als Köder verwenden, glaube ich. Und dass das wirklich der Plan ist, kann ich mir sehr schwer vorstellen, weil wir wissen ja auch, dass Katakuri anwesend ist, der laut eigener Aussage von Capone ein paar Sekunden in die Zukunft sehen kann. Das heißt, so ein Plan, der innerhalb von 5 Sekunden abgewickelt wird, kann schon mal nicht in der Form, weil er es vorhersehen kann. Genau, das wird auf gar keinen Fall passieren. Ich denke, Capone hat auf jeden Fall die Wahrheit gesagt, was das Bild angeht, das umgefallen ist beim letzten Mal und den Schrei ausgelöst hat. Das scheint Katakuri auch nicht vorhergesehen zu haben. Vielleicht hat er da so eine Möglichkeit, das irgendwie zu umgehen. Ja. Aber Ruffy wird auf jeden Fall der Köder sein und ich denke, Ruffy wird dann halt frontal Big Mom gegenüberstehen. Ja, jetzt bin ich auch schon quasi da, was ich denke, was passieren wird. Ich glaube, Big Mom wird mit ihrem Königshaki so ungefähr die halbe Belegschaft ausschalten. Vermutlich auch Teile ihrer eigenen Crew. Ich glaube nicht, dass sie das in dem Moment dann so kontrollieren kann, dass sie nur nur gezielt Leute ausschaltet. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Wir haben ja auch gesehen, als Ruffy das zweite Mal am Marinefort Königshaki eingesetzt hat, hat er ja auch Whitebeard-Piraten damit ohnmächtig werden lassen. Ich denke auf jeden Fall auch, dass die Unterweltbosse umfallen. So willensstark schätze ich die gar nicht ein, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Die sind halt gut auch in ihren Beziehungen und was sie da so wirtschaftlich aufbauen, aber willensstark, kämpferisch stark sind die, glaube ich, überhaupt nicht. Und was dann passiert, ist es Candy-Chaos? Wahrscheinlich. Ja. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass der Plan, so wie er jetzt steht, nicht ausgeführt werden wird. Das macht einfach von der Schreibart her keinen Sinn, einen Plan so ausführlich Ja, vorzustellen und es und macht auch den keinen dann. Sinn, so Katakuri dann einzuführen, zu sagen, er kann in die Zukunft sehen, ein paar Sekunden, und dann Nee. einen Plan zu haben, der in 5 Sekunden passieren muss. Das kann Aber einfach nicht. was passiert denn jetzt? Wir reden um den heißen Brei Ja, was herum. passiert denn jetzt? Also ich sage, ganz kurz die Stichpunkten. Ruffy wird das Bild nicht umstoßen, sondern aus irgendeiner Tollpatschigkeit komplett zerstören. Das wird das Timing so weit zerstören, dass der von Capone vorgestellte Plan sowieso nicht funktionieren kann. Es wird einen wichtigen Moment geben, bei dem den Windsmokes klargemacht wird, dass sie betrogen wurden. Weil ich glaube, ohne die Windsmokes wird man da nicht rauskommen. Ich glaube auch, dass wir weiterhin noch einen Einfluss von außen auf das Gebiet haben werden. Also es wird per. Ach ne, die Teleschnecken sind abgeschnitten. Ich habe ja bisher immer damit gerechnet, dass gesagt wird, wir werden von außen von XY angegriffen und da werden halt Leute hin abgestellt, die sich halt darum kümmern müssen. Vielleicht einer der Commander oder so. Was wichtig ist glaube ich, dass der Buchtyp ohnmächtig wird und damit alle Kreaturen, alle restlichen Kreaturen aus der Bücherei frei werden. Das wird ein wichtiger Punkt sein, ob man dann sagt, ja, Stimmt, das habe ich noch gar nicht bedacht. man schickt Smoovie runter, um das irgendwie unter Kontrolle zu halten. Dann stehen halt nur noch Big Mom und Katakuri da. Sag ich jetzt mal, ohne die anderen Schwergewichte da im wahrsten Sinne des Wortes auszulassen. Ja, und was passiert dann? Es wird eine Teamleistung. Ich denke nicht, dass wir irgendein 1 gegen 1 groß sehen Nee, werden. das glaube ich eigentlich auch nicht. Ich denke, ich fand die Theorie echt geil. Ich glaube, ich habe die sogar zum Teil erfunden. Ich habe, also jetzt, ich fühle mich, ich habe es irgendwo ähnlich gelesen und es mir dann so hingebaut, dass es passt. Wir werden Big Mom gegen Ruffy sehen. Aber wir werden gleichzeitig Nami gegen Zeus sehen, Brook gegen Napoleon und Sanji gegen Prometheus. Weil Okay. ich finde, das passt von den Elementen ganz gut. Wetter, die Wolke passt für Nami. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Feuer passt mit der Sonne, passt für Sanji. Obwohl auch Jinbe Wasser gegen Feuer passen würde. Wenn man es so sieht. Und Napoleon, gut, das könnte auch Petro sein. Ich glaube aber, dass Brook durch seine Musik auch die Fähigkeit hat, wirklich, wenn es nur mit einem Homie zu tun hat, einem dieser Spezialhomies, irgendwie die Möglichkeit hat zu sagen, ich kann den beeinflussen. Oder so schwächen, dass ich mich mit dem duellieren kann. Und ich glaube, wenn diese drei weg sind und wenn das Bild zerstört wurde, hat Ruffy eine Chance gegen Big Mom. Wenn ihr dann noch die Box im Gesicht explodiert, ist es noch ein Stücken wasch also ein Tick wahrscheinlicher. Ja, also ich muss sagen, ich kann ehrlich nicht voraussehen, wohin das noch führt. Ich bin aber so weit auf deiner Seite, dass ich sage, dass Ruffy dieses Bild nicht um oder dieses Bild wird nicht umgestoßen, sondern komplett zerstört. Das glaube ich auch, dass das passieren wird. Alles andere, was danach kommt, kann ich keine Voraussage treffen, weil es so viele Möglichkeiten für mich gibt. Ja. Meinst du, wir werden nächste Woche nochmal einen Blick auf die Wano Kuni Crew sehen? Ist ja nicht so oder untypisch, dass man dann quasi Ja, vor. vor dem Clash noch mal woanders Ja, umschwenkt. für One Piece ist es nicht so typisch, aber es kennt man ja aus eher vielen anderen Sachen. Puh. Ich fände es ehrlich gesagt ganz schön. Mit dem Blick auf den Kalender, also der Arc wird wahrscheinlich noch so ungefähr 20 Kapitel sein. Bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall abgeschlossen. Ich glaube, wir werden erstmal nichts von Wano Kuni sehen. Ich lehne mich sogar aus dem Fenster und sage, wir werden bis spät 2017 nichts von Wano Kuni sehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir nicht nächste Woche was sehen und auch Erstmal in den nächsten 2 Monaten, 2, 3 Monaten nicht, aber ich glaube im Herbst, so September vielleicht, Ende August, könnte ich mir vorstellen, dass es da ein Update zu Wano Kuni gibt. Genau. So, meine Punkte wären soweit abgehakt. Ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Also alles, was du gesagt hast, habe ich in irgendeiner Form hier schon auch noch stehen. Sowohl positiv als auch negativ. Gut. Ich hatte jetzt nur noch aufgeschrieben, also damals, es gab diese Alabaster war, dass man sich das erste Mal mit einem der 7 Samurai offen anlegt. Die ganze Crew. Ja. Und jetzt legt man sich offen mit einem der 4 Kaiser an, auch wenn es nicht die ganze Crew ist. Aber vielleicht gibt es nochmal so einen Wendepunkt, so einen ähnlichen Impact wie Alabasta, auch wenn ich es nicht glaube. Was meinst Aber, du mit Impact? ja, so von dem Nachspiel danach, also hier Ah, okay. das Vivi jetzt, man hat dann halt Vivi so als temporäres Mitglied gehabt, jetzt irgendwie Freunde fürs Leben irgendwie mit einem königlichen Oberhaupt, dass das Kopfgeld von Ruffy erheblich angehoben wurde. Irgendwie so von der Wichtigkeit auch, so jetzt von wegen, er hat sich halt mit einem der Dingens angelegt, das können wir nicht weiter verschweigen und bla bla bla. Die 5 Weisen haben da ja auch reagiert. Weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass das passiert, so. Aber insgeheim hoffe ich es dann doch irgendwie. Wir müssen mal noch so ein Tippspiel starten. So, wie und wann kommen Sie von Whole Cake Island ja, runter? Aber ich glaube, da kann man nur verlieren. Gut, dann würde ich sagen, wären wir am Ende und verbleiben mit dem Appell: Sanji, wach endlich auf. Mach was und zeig, was du kannst. Wir wollen endlich das Newcomer Kempo sehen. Oder Okama Kempo? Ich weiß nicht. Nee, Okama, glaube ich. Okama. Newcomer ist das in Impel Down, oder? Ja. Ja, ich meine schon. Das wäre halt geil. Also, Sanji würde bei mir gleich in der Gunst um 10 Plätze nach oben steigen in meiner Top-Liste, wenn er wirklich Okama Kempo gelernt hätte und dafür seinen Stolz aufgeben muss. Und dann wirklich die Scheiße aus Pudding rausprügelt. Also, ich würde oder mein gesamtes Vermögen überweisen. Wo wir ja gelernt haben, ist nichts. Genau, wenn ihr die Top 20 Charaktere 20 bis 16 schon gehört habt, dann wisst ihr, ich habe kein Vermögen. Und die Hälfte davon gehört mir. Genau. Alles, was ich jemals verdienen werde. Wow. Naja, Ja. kann ich halt nicht mehr in Urlaub fliegen. Für One Piece reicht's auch. Du darfst aber nicht nach Japan fliegen in das One Piece. Diesen Vergnügungspark, der da in diesem Ja, Tower ist, den oder was das Turm, ist. ja, stimmt. Es steht jetzt auch bei mir ehrlich gesagt nicht auf der Liste. Ich bin Nee, meistens ich bei glaube so nicht. Merch Ich habe zu eher viel Angst, nach zurückhaltend. Japan zu fahren. Einfach weil ich mich nicht zurechtfinden würde. Und auch nicht verständigen könnte. Ja. Da müsste ich schon jemanden kennen, der irgendwie fließend Japanisch spricht, der sich da zumindest irgendwie auskennt. Aber jetzt so zum wegen, ach, ich fliege jetzt mal nach Japan. Nee. Nee, Dafür ist ist jetzt das dann auch noch ein bei. bisschen strange. Genau, ich bin ja auch allgemein nicht so der. Neben One Piece verfolge ich eigentlich überhaupt gar keinen Manga und nur so eine Handvoll Animes. Bin nicht der größte Japan. Also ich finde Japan jetzt nicht doof oder so, aber ich bin. Ich glaube, ich eher so, eher in Richtung Westen würde das bei mir wahrscheinlich gehen, wenn Ja, ich ich so. auch, aber ich muss schon sagen, also. Ich gucke doch schon recht viele Anime, auch wenn das meistens halt so Mainstream ist. Und eigentlich auch nur meist schonen. Also mit diesem ganzen Highschool-Date-Flirt-Gedöns. Nee, das ist auch nicht so meins. Aber mich interessiert auch also so die Geschichte, so Samurai, das alte feudale Japan, bla bla bla. Also ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal nach Japan, nach Tokio. Und mir das mal alles angucken. Aber wie gesagt, dann auch nur mit bitte entsprechendem Guide. Sagen wir Ja. so. Kannst auch nach Nordkorea. Ja, gut, da komme ich vielleicht aber nicht mehr weg. Ich habe ja letztens gesehen, da kann man wirklich Tourismusreisen hinbuchen. Ja, aber wer will das denn? Naja, ist halt echt doof. Du Hat kannst halt. Nordkorea wirklich irgendwas zu bieten, was einen interessieren könnte? Ich weiß es nicht. Armut. Hunger. Ja, so arm sind die, glaube ich, gar nicht. Weil die sind halt nur extrem geblendet und Ja, unter verhungern jedes Jahr Millionen. ja, aber gut, in Afrika verhungern auch Millionen. Okay. Lass uns das doch hier am besten beenden. Auf Whole Cake Island muss auf jeden Fall niemand verhungern. Ja, das stimmt. Da sind wir uns schon mal einig. Voll geil, so du gehst durch die Straßen, oh, habe ich Hunger, zack, dann brichst du dir irgendwie so eine Hausecke ab. Ja. Es gibt sogar ein offizielles Abrisskommando, wie wir gelernt haben, dass Häuser weg ist. Oh, Sehr jetzt haben wir gut. vergessen, ein bisschen über Peckoms zu sprechen. Ach ja, gut. Vielleicht noch in einem Satz. Ich finde seine Loyalität mittlerweile ein bisschen übertrieben. Er hat gesehen, wie Seppo getötet wurde von Big Mom und Pedro sein halbes Leben verloren hat und er hängt ihr trotzdem noch am Hintern wie ein kleines Hündchen. Naja. Das war die Kurzfassung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Auch der 2-Minuten-Off-Topic-Teil jetzt am Ende hat euch nicht zu sehr gestört. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut. Tschüss.